Das kann doch nicht sein. Die Hose hat doch noch gepasst vor ein paar Monaten. Ganz schön was auf die Hüften gekriegt. Nee. Das geht ja gar nicht. Da muss jetzt was passieren. Boah. Der Hoffmann und Campe Verlag präsentiert ein Gräfe und Unser Hörbuch. Sie hören Schlank im Schlaf von Detlef Pape, Rudolf Schwarz, Elmar Trunz-Carlisi und Helmut Gillissen. In der Extra-Edition Für Sie.